Was verbietet uns das erste Gebot? Negative Teil des ersten Gebots, was verboten ist. Das erste Gebot verbietet uns den Götzendienst, den Aberglauben, das Sakrileg, die Häresie und jede andere Sünde gegen die Religion.